Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Zweites Buch, Barock und Rokoko. Vom 30-jährigen Krieg bis zum 7-jährigen Krieg. Willkommen zur 42. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Die heutige Folge steht abermals vorwiegend im Zeichen Friedrichs II. Von Preußen, in Friedells Augen eine der großen Lichtgestalten der europäischen Geschichte. Mein Sendungsgast ist diesmal Eva Blimlinger. Der Politiker. Der dänische Minister Bernsdorf nannte das vorfriederizianische Preußen einen jungen, mageren Körper mit der ganzen Esslust dieser physischen Entwicklungsstufe und Voltaire hatte es als ein Grenzenreich verspottet. In der Tat lehrt ein Blick auf die historische Karte, dass der Staat, der im Wesentlichen aus zwei getrennten Küstengebieten und einigen kleineren Länderfetzen im Westen bestand, in dieser Form nicht lebensfähig war. Nur wenn man einem politischen Organismus überhaupt das Recht abspricht, sich gewaltsam auszudehnen, wird man es Friedrich dem Großen verübeln dürfen, dass er nach Schlesien griff. Durch diesen Zuwachs, der den Landesumfang um ein Drittel, die Volkszahl um die Hälfte vergrößerte, erhielt Preußen erst jene Stabilität und Solidität des territorialen Basis, ohne die eine Großmacht undenkbar ist. Es ist nur zu begreiflich, dass Friedrich dieser Versuchung nicht widerstand. Aber von dem Augenblick an, als er Schlesien dem hungrigen Körper Preußens einverleibt hatte, betrachtete er diesen als gesättigt. Er äußerte 1745 in Dresden, er werde fortan keine Katze mehr angreifen, es sei denn, dass man ihn dazu zwinge. Er betrachte seine militärische Laufbahn als abgeschlossen. Und das war sicherlich ehrlich gemeint. Dass er den Siebenjährigen Krieg, einen Krieg gegen drei Großmächte, anders als gezwungen geführt hat, kann nur ein Schwachsinniger behaupten. Da er selbst aber nichts weniger als schwachsinnig war, so hat er ihn natürlich in dem Augenblick begonnen, der ihm als der verhältnismäßig günstigste erschien. Unendliches Gerede ist geschrieben und gedruckt worden über den brutalen Überfall und perfiden Vertragsbruch von 1740. Dass Friedrich durch die pragmatische Sanktion gebunden war, ist eine österreichische Lüge. Der Kaiser hatte Friedrich Wilhelm als Lohn für seine Zustimmung die Erbfolge im rheinischen Herzogtum Berg garantiert. Aber 10 Jahre später unternahm er gegen ihn mit Frankreich, England und Holland einen diplomatischen Kollektivschritt, der den Zweck hatte, ihn zum Verzicht auf diese Ansprüche zu zwingen. Dass Friedrich nicht wartet, bis Österreich vollständig gerüstet war, sondern Schlesien mitten im Winter besetzte, was nach den Prinzipien der damaligen Kriegsführung etwas Unerhörtes war, ist nur ein Beweis für seine Courage und Originalität, die nicht in den hergebrachten Geleisen dachte, und die österreichische Schwerfälligkeit und Geistesträgheit. Seine einfache und darum schlagende Logik war, sich erst in den Besitz des Landes zu setzen und dann über seine Abtretung zu unterhandeln. »Ich gebe Ihnen ein Problem zu lösen«, schrieb er an seinen Minister Podewils. »Wenn man im Vorteil ist, soll man ihn für sich geltend machen, oder nicht? Ich bin bereit mit meinen Truppen und mit allem. Mache ich mir das nicht zunutze, so halte ich ein Gut in meinen Händen, dessen Bestimmung ich verkenne. Nütze ich es aus, so wird man sagen, dass ich die Geschicklichkeit besitze, mich der Überlegenheit, die ich über meine Nachbarn habe, zu bedienen.« Und 1743 sagt er rückblickend im Vorwort zum ersten Entwurf seiner Memoiren: »Ich beanspruche nicht, die Verteidigung der Politik zu führen, die der feststehende Brauch der Nationen bis auf unsere Tage legitimiert hat. Ich lege nur in einfacher Weise die Gründe dar, die, wie mir scheint, jeden Fürsten verpflichten, der Praxis zu folgen, die den Trug und den Missbrauch der Gewalt autorisiert, und ich sage freimütig, dass seine Nachbarn seine Rechtschaffenheit übervorteilen und dass ein falsches Vorurteil und ein Fehlschluss das der Schwäche zuschreiben würden, was doch nur Tugendhaftigkeit bei ihm wäre. Solche Betrachtungen und viele andere haben, wohl erwogen, mich bestimmt, mich der Gewohnheit der Fürsten anzupassen. Man sieht sich am Ende gezwungen, zwischen der schrecklichen Notwendigkeit zu wählen, seine Untertanen oder sein Wort preiszugeben. Darin opfert sich der Souverän für das Wohl seiner Untertanen. Welcher zweite Fürst hätte es vermocht, über dieses ungeheure moralische Dilemma, das aber leider eine unleugbare Realität ist, mit einer so tiefen und klaren, edlen und phrasenlosen Objektivität zu sprechen? Welcher hatte diesen tragischen Konflikt auch nur bemerkt? Aus solchen und zahlreichen ähnlichen Bekenntnissen seiner verschiedensten Lebensperioden weht uns der Atem einer erschütternden Lebenstragödie entgegen. Ein Genius, durch seine Geistesform für die Welt der reinen Anschauung vorbestimmt, als Märtyrer in die trübe Sphäre des Handelns geschleudert, der sich demütig vor dem Schicksal zum Opfer bringt. So sah die Seele dieses treulosen Ränkeschmieds und skrupellosen Realpolitikers in Wirklichkeit aus. Aber die Menschen sind sehr sonderbar. Wenn unter ihnen einer aufsteht, der zwar ihre Schuld teilt, aber um sie weiß und unter ihr leidet, so sagen sie nicht, dass er größer und besser sei als sie, sondern erwidern ihm mit dem Vorwurf, dass er kein Heiliger ist. Man hat übrigens nicht bloß das innere Wesen Friedrichs des Großen, sondern auch das System seiner äußeren Politik sehr oft ganz falsch beurteilt. Er war gar nicht der Erbfeind Österreichs. Wir haben gehört, in welche furchtbare Krise die habsburgische Monarchie zu Beginn des österreichischen Erbfolgekriegs geraten war. Damals war er es, der sie durch seinen Separatfriedensschluss rettete. Durch das Abkommen von Kleinschnellendorf wurde die einzige starke Armee, die Österreich ins Feld zu stellen hatte, gegen die Bayern und Franzosen disponibel. Er konnte die völlige Zertrümmerung Österreichs, durch die Frankreich ein unerträgliches Übergewicht erhalten hätte, auch gar nicht ernstlich wollen. Er wollte immer bloß Schlesien, auf dessen Besitz aber Maria Theresia eigensinnig bestand. Dass er mit dieser Annexion im Recht war, vielleicht nicht vor dem Phantom eines zweideutigen Völkerrechts, das übrigens immer nur von den Besiegten aufgerufen zu werden pflegt, wohl aber vor dem höheren Tribunal der Kulturgeschichte, wird völlig klar, wenn man den späteren geistigen und moralischen Zustand Preußisch-Schlesiens mit dem der österreichisch gebliebenen Teile vergleicht. Eine der größten Taten seiner äußeren Politik, ebenbürtig der in drei Kriegen behaupteten Erwerbung Schlesiens und zumeist nicht genügend gewürdigt, war auch die unblutige Eingliederung Westpreußens, durch die er sein Königreich erst zu einer wirklich nordischen Großmacht erhob. Es war dies eine der bedeutsamsten Arrondierungen der neueren europäischen Geschichte. Der Administrator. Diese Länder hat er auf mustergültige Weise verwaltet. Auf alle Gebiete erstreckte sich eine energische und maßvolle Reformtätigkeit. Er wurde der Schöpfer des allgemeinen preußischen Landrechts und förderte den Unterricht durch die Durchführung des Generallandschulreglements, die Bodenkultur durch Trockenlegung großer Sumpf- und Moorstrecken und den Handelsverkehr durch bedeutende Kanalbauten. Hingegen ließ er keine neuen Chausseen anlegen, um die Fuhrleute dadurch zu zwingen, sich länger im Lande aufzuhalten und mehr zu verzehren. Hierin opferte er dem Zeitgeist. Wir haben schon im vorigen Kapitel gehört, welche Übertreibungen sich der Merkantilismus in Preußen und anderwärts zu Schulden kommen ließ. Friedrich Wilhelm I. verbot das lange Trauern, damit nicht dadurch der Absatz bunter Wollstoffe geschädigt werde, und bedrohte die Trägerinnen der bedruckten englischen Cartoonstoffe, die damals sehr in Mode waren, mit dem Halseisen. Auch Friedrich der Große sagte in seinem politischen Testament vom Jahre 1752, beim Handel und bei Manufakturen muss grundsätzlich verhindert werden, dass das Geld außer Landes geht, indem man alles im Lande herstellt, was man früher von auswärts bezog. Infolgedessen verbot er seinen Beamten, fremde Heilbäder aufzusuchen und gestattete seinen Untertanen bei Auslandsfahrten nur eine bestimmte Geldsumme als Reisekasse. Jeder Haushalt hatte die sorgfältig kontrollierte Verpflichtung, eine gewisse Mindestmenge an Salz zu verbrauchen, und Heiratskonzessionen wurden nur gegen Entnahme von Waren aus der königlichen Porzellanmanufaktur erteilt. Doch hatte diese Tyrannei auch ihre wohltätigen Seiten. Zur Erzeugung inländischer Seide wurden riesige Maulbeerplantagen angelegt und die Hopfen- und Kartoffelkultur nahm unter staatlicher Fürsorge eine ausgezeichnete Entwicklung. Napoleon hat gesagt, Genie ist Fleiß. Auch diese Definition des Genies passt auf Friedrich den Großen in hervorragendem Maße. Es klingt unglaublich, ist aber trotzdem wahr, dass in diesem Lande das Hirn und die Arbeitskraft dieses einen Menschen buchstäblich alles vollbrachte. Vom Größten und Gröbsten bis zum Kleinsten und Diffizilsten. Es muss ein lehrreiches und paradoxes, bestrickendes und beängstigendes Schauspiel für die Zeitgenossen gewesen sein, das ganze Staatswesen von diesem tausendäugigen Intendanten bis in seine letzten Fäden geleitet zu sehen. Hierin erwies der König nicht nur den Fleiß, sondern auch die Allseitigkeit des Genies. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man ihn in dieser Hinsicht mit Julius Caesar vergleicht. Der geniale Mensch vermag alles, weiß alles, versteht alles. Er ist niemals Spezialist. Er ist vorhanden und kann, was die gegebenen Umstände gerade von ihm fordern. Er hat sich auf nichts Bestimmtes eingestellt. Er ist ein Polyhistor des Lebens. Was er ergreift, durchdringt er mit seiner Kraft, die immer dieselbe einen unteilbare, nichts braucht als ein beliebiges Anwendungsgebiet, um sich sogleich siegreich zu entfalten. Der Stratege. Deshalb sind auch die strategischen Leistungen Friedrichs des Großen, die selbst seine gehässigsten Gegner als außerordentlich anerkennen, von seiner Gesamtpersönlichkeit nicht zu trennen. Man hat sich daran gewöhnt, die Tätigkeit des Feldherrn als den Ausdruck eines bestimmten Fachwissens und begrenzten Fachtalents anzusehen, für das es genüge, einige Kriegsschulden absolviert zu haben. Aber so wenig es etwa für den bedeutenden Arzt genügt, Medizin studiert zu haben oder für den großen Maler in der Anwendung der Farben Bescheid zu wissen, so wenig ist ein großer Feldherr denkbar ohne tiefere Kenntnis der menschlichen Seele, des Laufs der Welt und überhaupt aller wissenswerten Dinge. Er muss eine Art Künstler sein, vor allem ein Philosoph. Wir haben im vorigen Kapitel gehört, dass Prinz Eugen ein solcher war. Für ihn hat der größte Denker des Zeitalters sein Hauptwerk geschrieben. Er hat es ihm nicht etwa dediziert, was noch gar nicht bedeuten würde, sondern es buchstäblich nur seinetwegen verfasst. Julius Caesar war nicht nur der Freund Ciceros, obgleich dieser sein politischer Gegner war, sondern übertraf ihn an schriftstellerischer und philosophischer Begabung. Was Moltke anlangt, so brauchen wir uns nur seinen Schädel anzusehen, um zu erkennen, dass wir es mit einem eminenten Denker zu tun haben. Und wer vermag zu sagen, wie viel Alexander der grandiosen Tatsache verdankte, dass sein Vater ihm, Aristoteles, den geräumigsten und gefühltesten Kopf ganz Griechenlands zum Lehrer bestimmte? Es hat keinen Sinn, zwischen der Tätigkeit eines Napoleon und eines Shakespeares einen prinzipiellen Unterschied zu machen. Aber freilich, wer wird nicht lieber eine Art Shakespeare sein wollen als eine Art Napoleon? Wer wird es vorziehen, über stumpfe, langweilige Armeen von Grenadieren zu befehlen, wenn er die ganze Weltgeschichte in all ihrer Farbigkeit und Fülle zu seinem Operationsherr machen kann? Wer wird versuchen, seine innere Bewegung auf hässliche, obstinate und in jedem Fall enttäuschende Realitäten zu übertragen, wenn seinem Kommando leuchtende Idealitäten gehorchen, die niemals enttäuschen? Wer wird die Leiber der Menschen lenken wollen, wenn er ihre Seelen leiten kann, wenn er statt Fußmärschen Gedankenmärsche zu dirigieren vermag? Die Tragödie der großen Handlungen ist die Tragödie der im Leben stecken gebliebenen Dichter. So müssen wir uns den großartigen Lebensekel erklären, der Julius Caesar in seinen letzten Lebensjahren erfüllte und bewirkte, dass er fast wissend in den Tod ging. So ist die sonderbare Eifersucht des großen Alexander auf den kleinen Achill zu begreifen, denn in Wahrheit galt sein Neid ja gar nicht Achill, sondern Homer. Und Friedrich der Große hätte auf seinen Thron und sein Heer und all seine Eroberungen und Siege mit Freuden verzichtet, wenn er dafür nicht etwa ein Voltaire, sondern bloß ein bescheidener Maupertuis hätte sein dürfen. Er billigte den Krieg nicht, er ertrug ihn mit Wehmut als das ihm vom Schicksal bestimmte Feld seiner schöpferischen Tätigkeit. Und im Grunde seines Herzens billigt ihn ja niemand. Aber die bisherige Geschichte, die allerdings nur als eine Art Prähistorie wahren Menschentums anzusehen ist, lehrt, dass er offenbar zu den biologischen Funktionen unserer Spezies gehört. Und da er nun einmal unter allen Umständen geführt werden muss, so ist es schon am besten, wenn er von Genies geführt wird. Die Strategie jener Zeit war allmählich ganz ähnlich wie die Theologie, die Arzneikunst, die Poesie zu geistloser Schablone und steifer Routine erstarrt. Noch im Jahr 1753 lehrte das kursächsische Dienstreglement Man soll die Partei vermeiden und den Kriegszweck durch scharfsinniges Manövrieren erreichen. Natürlich kam es schließlich doch zu Schlachten, aber gewissermaßen durch Zufall und auf mechanischem Wege, wie ein genügend lang angehäufter Zündstoff eines Tages fast durch sich selbst explodiert. Auch Friedrich der Große betrachtete die Schlacht nur als ein Brechmittel, das lediglich in den äußersten Notfällen anzuwenden sei. Aber er machte die Anwendung dieses Mittels zum Gegenstand tiefer und kühner Spekulation. Ebenso hat er im Prinzip an der damals üblichen Lineartaktik festgehalten, die das gesamte Fußvolk in eng geschlossenen Kolonnen und gleichmäßigen Taktschritt wie auf dem Exerzierplatz vorrücken ließ und dem einzelnen Kämpfer keinerlei persönliche Initiative ermöglichte. Die Schlacht bestand ganz einfach darin, dass die beiden feindlichen Truppenkörper aufeinander stießen. Der Begriff der Reserve im Sinne der modernen Kriegsführung war noch unbekannt. Friedrich der Große kam nun auf den Gedanken, eine Art Reserve dadurch zu bilden, dass er einen Flügel zunächst zurückhielt, refüsierte und mit ihm im geeigneten Moment die Entscheidung herbeizuführen. Diese Methode war für die Zeit Friedrichs höchst originell, gleichwohl aber in der Geschichte kein völliges Novum. Sie knüpfte zwei Jahrtausende überspringend an Epaminondas an. Vor diesem hatte die griechische Taktik, in der die Spartaner unerreichte Meister waren, darauf beruht, dass der Kampf auf der ganzen Linie gleichzeitig eröffnet wurde. Epaminondas aber stellte seine Truppen nicht in gleicher Tiefe auf, sondern verstärkte sie in der Art eines Keils auf der rechten oder linken Seite. Hierdurch gewann er gegen die Lakedämonier bei Leuktra eine der größten und folgenreichsten Schlachten, die je zwischen Hellenen geschlagen worden sind. Diese schiefe Schlachtordnung sichert dem Feldherrn die Initiative, indem sie ihm gestattet, den Punkt des Angriffs zu wählen, hat aber ihre volle Wirksamkeit nur, wenn sie durch das Moment der Überraschung unterstützt wird, weshalb sie nur von einem so geistesmächtigen und charakterstarken Schnelldenker wie Friedrich dem Großen und auch von diesem nicht immer mit Erfolg gehandhabt werden konnte. Zur Unterstützung dieser Methode diente ihm auch die Kavallerieattacke, die er aufs Meisterhafteste zu entwickeln verstand, und die Konzentrierung des Artilleriefeuers an den entscheidenden Punkten. Das Wesentliche, ja geradezu Revolutionäre an all diesen Reformen aber war der rasante Offensivgeist, der in ihnen zum Ausdruck gelangte. Es wurde nicht mehr Krieg geführt, um allerlei schwerfällige und verzwickte Operationen auszuführen, sondern um zu siegen. Dieser einfache und selbstverständliche Gedankengang war dem Zeitalter abhanden gekommen und man kann mit geringer Übertreibung sagen, dass es überhaupt erst seit Friedrich dem Großen in der neueren Geschichte Angriffsschlachten gibt. Und dazu kam noch die verblüffende Schnelligkeit seiner Truppenbewegungen, die ihn zum Mirakel seines Jahrhunderts und an dessen Schlusse zum bewunderten Vorbild Napoleons machte. Das sind meine drei Artikel. Nachdrücklich, schnell und von allen Seiten zugleich, sagte er zum Marquis Valory. In diesen Worten ist eigentlich seine ganze Strategie enthalten. Durch diesen mit kalter Überlegung und souveräner Beherrschung der Umstände gepaarten Melan besiegte er seine Gegner, die alle mehr oder weniger dem ewig zögernden Daun glichen. Diesen Schwung vermochte er auch auf seine Regimenter zu übertragen, die nicht eigentlich patriotisch, höchstens fritzisch gesinnt waren, aber von Anfang an einen zwingenden Rhythmus besaßen. Mit ihnen hat er bei Rosbach und Leuthen einen weit mehr als doppelt so starken Gegner besiegt, was in der modernen Kriegsgeschichte fast ein Unikum ist. Schon im fünften Jahre seiner Regierung, seit Hohenfriedberg, hieß er der Große. In Friedrich dem Großen erscheinen Barocke und Aufklärung seltsam gemischt und diese Signatur trägt das ganze Zeitalter. Es ist es eben jener Seelenzustand, den man als Rokoko bezeichnet. Auch auf dem Gebiet der exakten Wissenschaften herrscht noch im Wesentlichen die große Barocktradition einer halb spielerischen Freude an vorwiegend theoretisch orientierten Experimenten und Entdeckungen. Wir wollen nur einige der wichtigsten Leistungen lediglich in ihrer Eigenschaft als charakteristische Beispiele hervorheben. 1709 ließ Pater Lorenz Guzman in Lissabon den ersten Luftballon steigen, der aber gegen eine Ecke des Königspalastes anfuhr und verunglückte. 1716 edierte Johann Baptist Oman seinen berühmten großen Atlas, der Europa, Asien, Afrika und Südamerika bereits vollständig, von Australien und Nordamerika etwa die Hälfte, enthielt. Um dieselbe Zeit konstruierte Fahrenheit das Quecksilberthermometer, dem etwa 10 Jahre später Romur das Weingeistthermometer folgen ließ. 1727 publizierte Stefan Halles seine Statik der Gewächse, ein für die Pflanzenphysiologie grundlegendes Werk, worin die Phänomene des Wurzeldrucks und der Saftbewegung bereits klar erkannt sind und aufgrund genauer Messungen die Flüssigkeitsmenge bestimmt wird, die die Pflanze vom Boden aufnimmt und wieder an die Luft abgibt. 1744 erregte Tremblay durch seine Experimente an Süßwasserpolypen großes Aufsehen, indem er nachwies, dass diese Geschöpfe, die man bisher für Pflanzen gehalten hatte, nicht nur als Tiere anzusehen seien, sondern auch die merkwürdige Fähigkeit der Reproduktion in einem fast unglaublichen Maße besitzen. Er zerschnitt sie in 3 bis 4 Stücke, halbierte sie der Länge nach, ja kehrte sie wie einen Handschuh um, und all diese Prozeduren verhinderten sie nicht, sich wieder zu kompletten und lebensfähigen Exemplaren zu regenerieren. Ein Jahr später beschrieb Lieberkühn den Bau und die Funktion der Darmzotten. 1752 erfand der Drucker und Zeitungsherausgeber Benjamin Franklin aufgrund seiner Untersuchungen über elektrische Spitzenwirkung den Blitzableiter. So dass D'Alembert später von ihm sagen konnte: Erepuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis. Dem Himmel entwand er den Blitz und das Zepter den Tyrannen. Auf seiner Forschungsreise in die arktischen Länder hatte Maupertuis die polare Abplattung der Erde entdeckt. D'Alembert begründete die Photometrie, bestimmte die Kometenbahnen und reformierte die Kartografie. Der Kupferstecher Rösel von Rosenhof entdeckte und beschrieb die sonderbaren Bewegungen der Amöben, die er Wasserinsekten nannte, und veranschaulichte sie in prachtvollen farbigen Kupfertafeln. Borelli bezeichnete die Knochen als Hebel, an denen die Muskeln befestigt sind. Baglioni verglich die Blutzirkulation mit der Tätigkeit einer hydraulischen Maschine, die Respirationsorgane mit Blasebälgen, die Eingeweide mit Sieben. Auch Friedrich Hoffmann, der Begründer vorzüglicher Diätkuren und noch heute berühmt durch die nach ihm genannten Magentropfen, betrachtete den menschlichen Körper als eine Maschine, während Georg Ernst Stahl den entgegengesetzten Standpunkt des Animismus einnahm. Dieser ist auch der Schöpfer der Phlogiston-Theorie, die auf der Annahme fußte, dass bei der Verbrennung und auch bei der Fäulnis und der Gärung ein brennbares Prinzip das Phlogiston aus den Körpern entweiche und sie leichter mache. Obgleich schon Boyle, wie wir uns erinnern, den Nachweis erbracht hatte, dass bei dem Vorgang, den man später Oxidation nannte, eine Gewichtszunahme stattfinde, ohne jedoch die Ursache dieses Phänomens erkannt zu haben, da der Sauerstoff erst 1771 von Priestley und Scheele entdeckt wurde. Infolgedessen fand er keine Anerkennung und die Grundsätze der Pyrochemie herrschten unangefochten fast das ganze Jahrhundert hindurch. Der führende Physiologe des Zeitalters, Albrecht von Haller, gründete die gesamte Medizin auf die Theorie von der Irritabilität, indem er lehrte, dass sämtliche Krankheiten aus der Steigerung oder Herabsetzung der normalen Reizfähigkeit zu erklären und dementsprechend mit schwächenden oder erregenden Mitteln zu behandeln seien. Die Physik bleibt auch weiterhin unter dem Einfluss Newtons. Ein Newtonianer war auch der junge Privatdozent der Philosophie Dr. Immanuel Kant, der 1755 seine nachmals als Kant-Laplace'sche Theorie allgemein akzeptierte Erklärung der Entstehung des Sonnensystems publizierte. Nach ihr bestand die Welt ursprünglich nur aus einem kosmischen Nebel. Allmählich bildeten sich infolge der Dichtigkeitsunterschiede gewisse Klumpen, die vermöge ihrer größeren Masse auf die leichteren Elemente eine Anziehungskraft ausübten und sich dadurch fortwährend vergrößerten. Durch die Reibung wurde andauernd Feuer erzeugt und so entstand die Sonne. Die Körper, die sich im Wirkungskreis der Sonne befanden, vermehrten diese entweder durch ihren Fall oder, wenn ihre eigene Schwungkraft der Anziehungskraft die Waage hielt, umkreisten sie sie. Ganz analog verhalten sich die Monde zu den Planeten, indem sie durch ihre Schwungkraft die Bewegung des Falls ebenfalls in die des Umlaufs verwandeln. Der Anfangszustand aller Weltkörper ist der feuerflüssige, der durch fortgesetzte Wärmeausstrahlung in den tropfbar flüssigen und schließlich in den festen übergeht. Auch unser Zentralkörper ist nur das Glied einer höheren Sternenwelt, die auf dieselbe Weise entstanden ist. Die Weltentwicklung ist von ewiger Dauer, die Lebenszeit der einzelnen Weltkörper aber begrenzt. Eines Tages werden die Wandelsterne in die Sonne stürzen und auch diese wird einmal erlöschen. Diese mechanische Kosmogonie begründet für Kant aber keineswegs den Atheismus. Vielmehr ist sie dessen schlagendste Widerlegung. Gerade durch ihre strenge Gesetzmäßigkeit wird das Dasein Gottes aufs Einleuchtendste bewiesen. Eva, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Meine Einstiegsfrage, meine übliche, bleibt auch dir nicht erspart. Hast du zu Egon Friedell ein persönliches Verhältnis? Nicht wirklich. Also ich habe einiges gelesen, aber es ist nicht jemand, der mir so hängen geblieben ist, dass ich ihn immer wieder als Begleiter habe. Das Einzige, was mir, da ich auch Germanistik studiert habe, schon während dem Studium immer eigentlich ziemlich fragwürdig erschienen ist, war diese Zuweisung Friedell, Bolger etc. als sogenannte Kaffeehausliteraten. Diese Etikettierung erschien mir damals immer mit einem gewissen, also hat immer so eine gewisse nonchalante Abwertung, die auch immer so ein bisschen ins Kuriose, ja, also Kaffeehausliterat, ja, sitzen halt im Kaffeehaus und schreiben da irgendwas, ja. Und das finde ich ja sehr interessant, dass sich diese Etikettierung wirklich bis heute auch hält. Also man ordnet es nicht zu, weiß nicht, war ein großer Dramatiker, der nicht war, aber sozusagen das ist so eine Unterkategorie der Prosa, die natürlich sich lediglich auf Wiener, vielleicht auch hier und da noch auf Budapest, aber ganz selten bezieht und zu einem eigenen, also so wie man so wie habsburgischen und post-habsburgischen Typus kreiert, ja, dessen Verschwinden dann auch in so einer sehr oft entpolitisierten und ahistorischen Weise dargestellt wird, also dieses Untergehen der Kaffeehausliteratur, so wie wenn das nicht andere Gründe gehabt hätte, gerade im Fall von Friedell, ja, aber ja auch bei anderen, dass man so also ganz auf eine ganz bestimmte Weise sozusagen Nationalsozialismus, Antisemitismus ausblendet und das auf diese Chiffre, diese Bezeichnung Kaffeehausliterat, ich würde immer sagen reduziert, ja, weil es sozusagen dieses, damit sofort so ein Bild hervorgerufen wird, ja, die sitzen dort und rauchen und trinken Kaffee und schreiben halt ein bisschen und sind besoffen oder wie auch immer. Im ersten Teil dieser Passage, die du jetzt gelesen hast, wird eine vielseitige Eloge auf Friedrich II. Abgeschlossen, den Friedell ja, man kann eigentlich sagen, verklärt geradezu. Ja, er verklärt ihn einerseits natürlich oder verklärt und heroisiert ihn auf eine bestimmte Art, die natürlich sozusagen vollkommen übertrieben ist. Aber andererseits muss man natürlich was speziell, was ich vielleicht ein bisschen beurteilen kann, diese wirtschaftshistorische Darstellung, also sozusagen welche wirtschaftspolitischen, wie soll man sagen, Maßnahmen eigentlich er, also Friedrich der Große getroffen hat, sicherlich in dieser Zeit höchst modern waren. Also einerseits auf diesem wirtschaftspolitischen Gebiet und auch auf dem Gebiet der Verwaltung. In Friedels Zeit oder nein, Friedrichs Zeit? Friedrichs, also in Friedrichs Zeit fortschrittliche. Ja, also sozusagen die kann man durchaus als das bezeichnen irgendwie. Also wenn man so will, das war auch tatsächlich seine Stärke oder die Stärke Preußens. Und da trifft sich sozusagen der Erbfeind Friedrich mit Maria Theresia, dem Aufbau der Verwaltung. Aber das ist natürlich auch, also diese Verklärung ist natürlich etwas, und hat auch sozusagen, wird ja auch ganz deutlich, ein bisschen so einen anti-österreichischen, also das wird verbunden mit so einer anti-österreichischen und eigentlich bewundernden preußischen Tugendendarstellung gemacht, ja. Also die Österreicher sind irgendwie die Idioten, ja, was zum Teil ja auch stimmt, aber also was sozusagen das Heer bestimmt, hat er sicher in der Einschätzung ganz recht, ja. Also sozusagen, diese da, also ganz recht, jetzt natürlich überzeichnet, aber sozusagen dem Grundsatz nach, war natürlich das österreichische Heer auch schon zu Maria Theresias Zeiten nicht unbedingt jetzt diejenigen, die also nicht die großen Schlachten gewonnen haben. Ja. Das hat das österreichische Heer überhaupt nicht wirklich ausgezeichnet, bis auf, würde jetzt einmal sagen, ein paar Seeschlachten war es bis zum Ersten Weltkrieg und dem Verlieren des Ersten Weltkriegs eigentlich immer ein Beispiel dafür, dass es nicht funktioniert hat. Ja, ja, Friedel nimmt eigentlich durchgehend mit ganz, ganz wenigen kurzen Ausnahmen immer vor allem anti-habsburgische Standpunkte ein und hat einen explizit deutschen Blickwinkel, was mit seiner persönlichen Herkunft auch, also er ist zwar in Wien geboren, aber großteils, ich glaube, in Frankfurt aufgewachsen. Umso mehr ist diese Kaffeehausliteraturgeschichte so eine ambivalente, wenn man so sagen will. Ja? Also dann dieses Eingemeinden und dieses völlige Vereinnahmen auch noch durch diese Etikettierung und andererseits auch das Ausblenden dieser anti-habsburgischen Sichtweise oder seiner anti-habsburgischen Sichtweise macht das Ganze dann noch einmal irgendwie verschoben. Ja. Ihn als Altösterreicher zu sehen, ist sicherlich sehr verkehrt. In mancher Hinsicht, in anderer Hinsicht schon. Also sprachlich ist er schon einfach altösterreichisch. Ja, aber das ist sozusagen jeder zu der Zeit gewissermaßen. Ich meine, es gibt wenige, die jetzt tatsächlich, naja. Kraus, würde ich sagen. Ist ja, aber das kann man insofern meiner Meinung nach schwer vergleichen, weil bei Kraus es ja ganz zentral um so eine Sprachkritik geht. Ja? Und er das ja, das sozusagen sein Medium ist, mit dem er diese Kritik übt. Ja? Aber ich weiß nicht, wenn man sich jetzt, sage ich jetzt mal wieder Polger oder Schnitzler oder all diese, so haben die eine ziemlich ähnliche Sprachkultur schlicht und ergreifend, ja, die wir halt aus unserer heutigen Perspektive als altösterreichisch bezeichnen. Ne? An einer Stelle spricht Friedel, sagen wir mal, auch ein bisschen altösterreichisch ausgedrückt, despektierlich über das Völkerrecht und es ist nur so ein halber Nebensatz, wo er so nebenbei einfließen lässt, dass ja üblicherweise nur von den Verlierern angerufen wird. Wie weit ist das seiner Zeit geschuldet? Wie war damals die Sicht auf diese Dinge? Naja, das Völkerrecht ist ja tatsächlich eine eigenartige Materie, ja, weil das Völkerrecht ja immer davon abhängig ist, was andere Länder, man hängt immer eng mit der Nationenbildung zusammen, ne? Weil es ja immer darum geht, was andere Länder völkerrechtlich anerkennen oder nicht, ja. Und das würde ich jetzt mal nicht so sagen, weil natürlich sich auch die Sieger immer aufs Völkerrecht berufen. Also die Interpretation würde ich jetzt auch aus der Zeit heraus nicht unbedingt so teilen. Ja. Aber das ist natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts auch sehr, eigentlich eine sehr neue Rechtsmaterie, ja, die ja eben eng mit dieser Staatenbildung zusammenhängt und ohne die überhaupt nicht denkbar wäre oder war, ja. Das Werk, speziell die Kulturgeschichte der Neuzeit, ist in den 20er Jahren geschrieben worden, Ende der 20er Jahre bis Anfang der 30er Jahre in drei Bänden veröffentlicht. Das war eine Zeit, als eigentlich niemand so richtig an die Lebensfähigkeit dieses übrig gebliebenen Landes glauben konnte. Wenn man sich anschaut, was nach 1919 in den unterschiedlichen, also sage ich jetzt einmal Sozialdemokratie, aber auch bei den Kommunisten, hat es natürlich sozusagen war dieser Anschlussgedanke ja aus einer völlig anderen Ideologie heraus gedacht. Ja? Also im Sinne eines, sage ich jetzt aber im weitesten Sinne, Proletarier aller Länder, vereinigt euch denken sozusagen und auch in einem revolutionäreren Denken. Also das ist ja, die Motive für diese jeweiligen Anschlusspositionen Deutschlands sind ja sehr unterschiedlich. Ja? Und natürlich war sozusagen diese Erste Republik lebensfähig, ja oder nein, was aber ja doch, sage ich jetzt einmal, dann auch ein bisschen eine Perspektive insofern verschiebt, weil ich meine, das Deutsche Reich oder die Weimarer Republik war ja auch nicht gerade so beieinander, dass man sagen könnte, sie war jetzt super auf dem Erfolgswege, sondern als Folge des Ersten Weltkriegs durch Reparationszahlungen etc. etc. ja auch nicht unbedingt ein Staatsgebilde, das jetzt aufstrebend war. Ja. Es hat immer diese sogenannten wilden 20er Jahre gegeben, aber die waren ja, was Wirtschaftspolitik betrifft oder auch sozusagen überhaupt eine Staatenbildung in dem Sinn ja auch nicht gerade so, dass man sagen könnte, naja, das waren die kommenden Nationen. Ja. Und diese politischen Verwerfungen auch in Deutschland waren, kann man durchaus ähnlich sehen wie in Österreich, aber natürlich diese Größe des Landes, ja, oder dieses Zusammenstrumpfen, war natürlich für Österreich schwierig. Noch dazu, wo die Frage natürlich viel stärker im Vordergrund gestanden ist, was ist das überhaupt Österreich? Ja? Also nachdem alle die sogenannten Kronländer weg waren und man da irgendwie überlegt hat, was bleibt da eigentlich über irgendwie? Ja? Eigentlich die Verwaltungsbezirke plus einige kaiserliche und herrschaftliche Jagden. Ja, wobei diese Herrschaft, das natürlich auch eine gewisse Willkür war, ne? Wie jetzt was wo hingekommen ist. Ja? Und wenn man sich dann, was ja jetzt auch immer wieder, zwar aus anderen Motiven, aber in Diskussion steht, ist der Vertrag von Trianon, der Österreich ja nur jetzt in einem kleinen Teil eben mit Ungarn und Burgenland betroffen hat, aber wo natürlich sehr wohl in absurder Weise irgendwo eine Linie gezogen worden ist. Also wenn man sich das zum Beispiel anschaut, Ungarn, Serbien, ja, die Vojvodina einfach zu teilen und zu sagen, na, das ist, gehört jetzt zu Serbien und das andere gehört zu Ungarn, aus heute eigentlich auch nicht nachvollziehbaren Motiven, ja, aber natürlich alles als Folge dieses Ersten Weltkriegs, der natürlich von Österreich und Deutschland in vollkommen sinnloser Weise, ja, weil man sich ja wirklich fragt, eigentlich, wozu dieser Krieg angezettelt worden ist, ja, also wie wir alle in der Schule lernen und überhaupt, Thronfolger wird erschossen und dann gibt es einen Krieg. Aber das ist natürlich kein Motiv, ja, in Wirklichkeit, weil ich meine, das, ja, aber da hat es natürlich sozusagen eine starke Achse Deutschland-Österreich gegeben, diesen Krieg zu beginnen mit dem völlig irrwitzigen Idee, dass der halt in ein paar Monaten beendet ist. Wie wir wissen, war dem nicht so. Und dann bleibt da dieses kleine Österreich über, ja, wo es aus den Kronländern ja auch eine massive Zuwanderung gegeben hat, weil man ja nicht gewusst hat, was dort passiert, und Wien war halt irgendwie Hauptstadt und was weiß ich was, und zeigt sich sehr schön eigentlich in der ganzen Frage dann von Staatsbürgerschaft, ja, weil viele, die hier dann gelebt haben, staatenlos waren, weil du musstest dich ja für eine der Staatsbürgerschaften entscheiden, haben viele auch nicht gemacht, manchen ist das auch abgelehnt worden, und diese Frage von Staatsbürgerschaft zeigt sich. Also das zeigt auch, wie ein Staat eigentlich funktionieren kann oder nicht. Friedel war selbst alles andere als ein martialischer Kriegsverherrlicher, aber er akzeptiert den Krieg sozusagen als eine der menschlichen Natur immanente Schattenseite. Wie geht's dir mit einem Satz wie, wenn es den Krieg schon geben muss, so ist es schon besser, wenn er von einem Genie geführt wird? Ja, das sind so Sätze, die lassen sich auf viele Dinge, denke ich, übertragen. Ja, also wenn schon, dann besser von jemandem, der sozusagen Genie ist. Naja, nein, ja, jetzt kann ich nicht, dem kann ich nicht zustimmen, weil ich einfach nur sagen kann, kein Krieg. Ja, also alles ist dafür aufzuwenden, einen Krieg abzuwenden. Also das Genie wäre, darauf zu verwenden, zu sagen, wie verhindere ich den Krieg. Ja, und wiewohl ich nachvollziehen kann, ja, dass man eine gewisse Faszination, also es einem faszinieren kann, dass jemand auch bei völlig abstrusen Dingen wie eben Krieg oder bei völlig inakzeptablen Dingen eine Perfektion entwickelt oder sowas wie ein Genie hat, ja, oder eine besondere Kenntnis oder was auch immer man es ausdrücken soll. Natürlich kann einem das faszinieren, das ist keine Frage. Ja. Also wenn jemand sozusagen das Handwerk, das er da betreibt, und sei es das Kriegshandwerk oder eben ein anderes dreckiges Geschäft, sehr gut macht, kann man sich so in der individuellen Anschauung oft nicht dieser Faszination entziehen. Nur man sollte halt den Schritt zurücktreten und sagen, trotzdem, sorry. Ja, nach meinem Dafürhalten betreibt hier Friedel ausnahmsweise, möchte ich eigentlich fast sagen, eine Art Geschichtsbetrachtung von oben. Weil sonst hat er sehr oft einbezogen den Blick von unten. Wie ging es den einfachen Menschen, dem Volk jetzt unter Anführungsstrichen? Was, glaube ich, in der Zeit, so Jahrhundertwende und danach, noch nicht sehr weit verbreitet war in der Historikerzunft? Nein, das war überhaupt nicht verbreitet. Da war er sicher jemand, also man gilt ja nicht als Historiker, aber es ist natürlich sozusagen auch immer wieder ein Verweis sozusagen auf diese Populargeschichte, wenn man so will, oder sozusagen nicht nur eben diese Herrschergeschichte, wenn man so will, ja, sondern das war eigentlich, kann man sagen, bis in die 70er Jahre war die Frage, also speziell in der deutschsprachigen Geschichtsschreibung einer Geschichte von unten, wenn man so will, eigentlich kein Thema. Das war eigentlich Ende der 60er Jahre, 70er Jahre. In Frankreich war das schon etwas früher irgendwie, aber auch im englischsprachigen Raum ist das eigentlich erst mit sozusagen Oral History beginnen und das alles in den 70er Jahren. Und davor war, also spricht man dann vom Paradigmenwechseln, aber davor war das halt ein klassischer Historismus mit Herrschergeschichte und Herrscherhäusern etc., ja, wo diese Betrachtung auf andere, also begonnen hat es eigentlich erst, kann man so sagen, mit der Betrachtung des Bürgertums, und das war eigentlich auch relativ spät, weil natürlich der Adel immer das Dominierende in der Geschichtsschreibung war. Ja, ausnahmsweise, wie ich das vorher formuliert habe, stimmt auch nicht ganz. Also er ist eigentlich immer um beide Standpunkte und Blickpunkte bemüht. Aha. Da bemüht er sich ja um ein bisschen Ausgewogenheit. Naja, man muss schon auch sehen, dass natürlich sozusagen diese Euphorie, also nur als Fußnote vielleicht, aber diese Euphorie der 70er Jahre, der Geschichte von unten und der völliger Ausblendung quasi einer Herrschaftsgeschichte, so wie es jetzt eigentlich auch nicht mehr gemacht wird, natürlich auch einer Fragestellung nicht gerecht werden kann, weil ich dadurch natürlich bestimmte Kontexte und Rahmenbedingungen ausblende, die aber sehr wesentlich überhaupt für so eine Betrachtung einer Geschichte von unter einer weiß ich, Arbeitergeschichte oder was auch immer, ja, wesentlich sind, ja, weil diese Herrschaftsgeschichte ja trotz allem diesen Rahmen bildet, ne? Ja, ich kann mich noch erinnern. Also für mich war das erste Werk, das explizit dann in diese Richtung gegangen ist, das ich gelesen habe, waren die Bücher von Bernd Engelmann, die, glaube ich, ziemlich verschwunden sind so aus dem Spektrum. Also ich sehe sie kaum mehr in den Buchhandlungen. Nein, gibt es weh. Also wüsste jetzt auch nicht mehr. Und da war es sozusagen dann auch nochmal diese Frage an der Schnittstelle zwischen akademischer Wissenschaft und eigentlich sozusagen populärwissenschaftlich. Ja? Und das war gerade, was dieses Feld betrifft, natürlich auch sehr geeignet, populärwissenschaftliches zu schreiben, ja, weil das den Leuten, die das dann lesen, gut vermittelbar war. Ja, ja, ich fand das ausgesprochen erfrischend, so im Gegensatz zu dem, was ich aus der Schule mitgenommen hatte. Friedel geht ja an die Geschichte aus einem sehr philosophischen Blickwinkel heran, was auch nicht weiter verwunderlich ist, weil das war ja eigentlich seine erlernte Profession. Kann man sagen, diese neue Art der Geschichtsbetrachtung eben auch das Bild von unten mit einzubeziehen, weil vorher hat es ja kaum eine Rolle gespielt, wie es den Leuten damit gegangen ist. Irgendwo so aus der philosophischen Richtung erst gekommen ist und dann bei den Historikern irgendwann gelandet? Nein, das kann man sicher nicht sagen. Also diese Betrachtungen sind eigentlich aus den, also beginnen tut es mit Arbeitergeschichtsschreibung, und es beginnt einfach damit, dass Positionen, vor allen Dingen im akademischen Milieu, von Personen begleitet werden, die auch aus anderen Milieus kommen, ja, und daher sozusagen auch einen anderen Blick darauf werfen, und von den Personengruppen, also sprich, also es gibt dann diese, zum Beispiel diese Bewegung Think Where You Stand, zum Beispiel von den Gewerkschaften mit initiiert werden, die einfach starkes Interesse daran haben, dass so eine Geschichtsschreibung überhaupt beginnt. Ja. Und als zweites Feld ist sicher, Frauenbewegung und Geschichtsschreibung ein wichtiger Faktor darin. Also diese Sicht, dass Frauen in der Geschichte einfach nicht vorkommen. Ja. Und da hat man natürlich zunächst in den 70er Jahren damit begonnen, nach den berühmten Frauen zu suchen, äquivalent zu den berühmten Männern. Und es hat sich dann sozusagen entwickelt dahingehend zu sagen, na gut, und was ist jetzt mit den anderen Frauen? Ja? Die kommen ja überhaupt nicht vor. Ja? Die kommen ja in der Arbeitergeschichtsschreibung nicht vor. Ja? Also diese Impulse sind nicht aus dem Akademischen gekommen, überhaupt nicht, sondern sind eigentlich aus den Gruppen gekommen, die eigentlich ein Verlangen nach einer eigenen Geschichte gehabt haben. Ja? Und da begonnen haben eigentlich zum Teil selber zu forschen, deswegen auch dieser Link populärwissenschaftlich-akademisch, und es hat ja am Anfang im akademischen Feld auf den Universitäten war das ja nicht ganz einfach zu sagen, na, man macht jetzt zum Beispiel Frauengeschichte. Ja? Das war ja durchaus sozusagen, also in Österreich Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre durchaus umstritten. Also es ist ja nicht so, ich meine, mittlerweile ist es so, Also wenn Studenten oder Studentinnen, für die ist das ganz normal, das ist ja bestens so, ja, aber ich habe in 79 begonnen zu studieren, ich meine, das war noch ein großes Remi-Demi, weil man irgendwie so eine Frauengeschichtsvorlesung gemacht hat, ja, also das war innovativ, ja, also es hat eine Zeit lang gebraucht, bis es auf den Unis angekommen ist, aber es kommt sicher nicht aus der Philosophie. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Mein heutiger Sendungsgast war Eva Blimlinger. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 29. Juli 2010, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.